trage dem Teufel zu meine arme Seele, tränke mit Schnee meine brennende Kehle, trage dem Teufel zu meine arme Seele, tränke mit Schnee meine brennende Kehle, trage dem Teufel zu meine arme Seele. Arnold Fenninger auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Unser Interview geht gleich weiter. Das ist aus seiner Amiga-LP Mädchen. Mädchen, du weißt, dass du die andere Hälfte des Himmels bist. Mädchen, du weißt, was du tun musst und wie gut das ist. Mädchen, wie viele Männer liegen gefesselt in deinen Leinen. Mädchen, wie oft hast du allein geweint um den einen. Spielen wir mal ein Mädchen auf Radio Marabu, Laura Vias mit ihrer aktuellen Single. By the shrine you made in 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Als ich den Punker fand, da war das alles unerschlossenes Land. Am Feuer saßen die Leute und brieten ihre Beute und duschen sich mit Land. Bis ich den Punker fand, und ohne Punk gibt's auch kein Dosenpfand. Denn Bier in freier Natur, das ist Punkrock pur und auch höchst extravagant. Weil ich den Punker fand, Mann, was bin ich für ne Crazy Cunt. Und neben dem Bier ist auch als Wertpapier der Punk höchst interessant. Am neuen Markt entwickelt sich rasant. Und eins, das muss man ihm gönnen, was drei Akkorde so können, ist wirklich exorbitant. Dass ich den Punker fand. als ich den Punker fand. Da hab ich eines leider nicht erkannt. Skrupellose Exporteure verkaufen für ein paar Öre den Punk auch an feindes Land. Und die Gefahr ist wirklich eklatant, um nicht zu sagen hochbrisant. Am besten ich schaffe eine Abwehrwaffe, gewaltig und imposant. In mühsamen Forschungsstunden zum Schutz der Gemeinde und gegen alle Feinde habe ich den Jazz erfunden. Jazz, lebe Jazz, lebe! Marabu Retro. Marabu Retro. Retro, Retro, Retro. Marabu 70s. Im Altersheim sitzt einer, so ein zitteriger Kleiner. Und er brabbelt immer zu, was vom Clou, was vom Clou. Und er sagt zu 75, damals glaub mir, war beliebt ich, als ein Ragtime-Pianist, dass ihr es wisst, dass ihr es wisst. Und im Altersheim, die Alten können sich kaum vor Lachen halten. Gott, wie rufen sie, hau rein ins Klavier vom Altersheim. Hamburg 75, Jungs, war das gemütlich. Da schien auch ein richtiger Mond in der Nacht. Die Musik haben wir noch mit der Hand gemacht. Sowas gibt es heute nicht mehr. Ist verdammt lange her. Ist verdammt lange her. Erbe viel, du meine Wege, gleich ein Alter auf ner Säge. Vor dem Bahnhofsrestaurant, stundenlang, stundenlang. Und er muss andauernd weinen, und er singt, ich hatte einen. Einen tollen hatte ich, Bogenstrich, Bogenstrich. Kinder ziehen ihn an der Hose, hallo Geigenvirtuose. Lange Lonze Opa sagt, du warst früher mal gefragt. Hamburg 75, Jungs, war das gemütlich. Da schien noch ein richtiger Mond in der Nacht. Die Musik haben wir noch mit der Hand gemacht. Sowas gibt es heute nicht mehr. Ist verdammt lange her. Ist verdammt lange her. Ins Altersheim sie stoßen, den uralten Lonzo, den großen. Gott, den aber immer zu, Lonzo du, Lonzo du. Lonzo ruft, Mensch, ist das schön, Gottfried, dich noch mal zu sehen. Lass uns spielen, lass uns doch, kannst du noch, kannst du noch. Und im Altersheim die Alten staunen, sie die Luft anhalten. Kinder, so ein starkes Stück, fast wie damals in der Fabrik. Hamburg 75, Jungs, war das gemütlich. Da schien noch ein richtiger Mond in der Nacht. Die Musik haben wir noch mit der Hand gemacht. So was gibt es heute nicht mehr. Ist verdammt lange her. Ist verdammt lange her. Lonzo aus Hamburg zurück nach Magdeburg. Arnold Fenning im Interview. Zweite Stunde, Arnold Fenning zurück auf Radio Marabu. Hallo. Erstes Album erschien 1987. Erzähl mal was drüber. Naja, das war so ein kleiner Glückstreffer. Ich meine, in der DDR ein Album machen zu können, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie schon lange im Geschäft gewesen ist, das war nicht so einfach. Da hatte ich also richtig echt Glück. Habe ich natürlich sicher auch Arnold Fritsch zu verdanken, der ja als Komponist und Produzent natürlich gut drin stand in der ganzen Angelegenheit. Naja, da hieß es dann ganz einfach mal, wir legen los und dann sind wir ins Studio und haben losgelegt. Wir spielen was vom Album in der nächsten halben Stunde. Ein Hingucker war damals das Cover. Wer hatte die Idee? Naja, das war, kam ein bisschen von mir. Aber der Fotograf hat bestimmt gerne mitgemacht. Ja, wollen wir das Cover beschreiben? Ja, naja, es war ganz einfach. Also wir haben, der war allerdings die Freundin vom Fotografen, die ist mit ins Studio gekommen und kriegte dann mal kurzerhand einen halben Liter, einen halben Eimer Wasser vor den Latz geknallt und hatte eine ziemlich dünne Bluse an. Naja, und irgendwie sah das total schick aus. Und da haben wir uns gedacht, das wird es. Und ja, und alles andere kann man ja dann auf dem Cover sehen. Gouffroy hat ja kurz vor seinem Tod, also der Fotograf, ein Buch rausgegeben und da ist es immerhin auch auf dem Titel vorne drauf. Auf dem Titel sogar? Also das, ja, also da hast du wirklich Geschichte, Fotografiegeschichte geschrieben. Ja, naja, also. War das Frau Kühl? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Simone war es, also. Spielen wir jetzt Lady Kühl. Please give me Lady Cool, Radio Marabu präsentiert Arnulf Wenning. 1987 hast du in einem Kurzfilm mitgespielt, der erneute Versuch der Menschwerdung, der ist sogar preisgekrönt. Was ist das für ein Film? Wie entstand der? Wir haben zu der Zeit, der Film ist schon ein bisschen älter, der ist also zu Reggae-Play-Zeiten entstanden. Aha. Und wir haben in der Zeit hin und wieder mal an der Ostsee geprobt und haben also den Sommerurlaub sozusagen dazu mit benutzt, so ein Probelager zu machen und neue Songs zu schreiben. Und in der Zeit, wo wir jetzt nicht gerade irgendwie uns mit Musik beschäftigt haben, da sind wir natürlich dann auch an Strand. Und ein Freund von uns, den man vielleicht also auch schon mal, wo man den Namen schon mal gehört hat, wir nennen ihn Lenin und er heißt Helmut Pöschel und kümmert sich um den Milbenkäse. Alles abgefahrene Sachen. Und er kam mal in so ein Probelager und hatte eine Schmalfilmkamera mit. Also nee, sogar eine 16 mm, also gar nicht Schmalfilm, sondern eine 16 mm. Und wir sind zusammen an den Strand gefahren und haben uns irgendwie Gedanken gemacht, was können wir mal Schönes machen. Und da habe ich ihm gesagt, na pass mal auf, ich lege jetzt hier mal los und halte einfach die Kamera drauf. Naja, und dann haben wir sozusagen diese Sequenz aufgenommen, wie man sie in diesem Film sehen kann. Und es kam dann also noch die Idee dazu, etwas, was ich da gerade, wo ich mich sozusagen so vor erschrecke, ekle oder irgendwas, dass man da jetzt was reinsetzt, was irgendwo in Beziehung geht. Und das war eben dieses stinkende Werk, dieses Umweltschwein von irgendeinem, keine Ahnung, was es für ein Werk gewesen ist. Und zack, cut, und dann eben sieht man halt, wie der Mensch sich wieder auflöst in der Natur und irgendwie nur noch das Wasser dahin schwappt auf der Erde. Und das ist natürlich damals schon ein sehr, wollen wir sagen, brennendes Thema gewesen. Also gerade zu DDR-Zeiten, wo halt die Flüsse, wo die Abwässer ungeklärt da überall reinliefen. Und ich meine, heutzutage natürlich noch umso mehr. Das heißt also ein ewig aktuelles Thema. Und zu der damaligen Zeit ist der Film dann mal eingereicht worden zu einem Kurzfilmfestival in Wien. Wie das jetzt so genau ging, habe ich auch keine Ahnung, weil wie das da hingekommen ist. Also ich war leider nicht dabei. Und ja, und da kam es dann eben dazu, dass er mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurde auf diesem Festival in Wien. Das ist ein ganz interessantes Beispiel dafür, gibt es ja heute auch viele Diskussionen, dass Umweltschutz bei uns durchaus auch damals stattgefunden hat. Es hat auch da Umfangreiches in der Presse gegeben, kann ich mich erinnern, in den späten 80er Jahren. Auch an Diskussionen war ja auch definitiv meine Zeit. Schauspielerei oder irgendwie was anderes mit Film hast du dann aber nie weiter vorgehabt? Nö, also ich hatte mal ganz zu Anfang, bevor ich Musik gemacht habe, da hatte ich mal so Ambitionen, mich in Leipzig vorzustellen, an einer Schauspielhochschule. Und bin dann aber irgendwie, also ich kann mich noch daran erinnern, zu der Zeit war Hilmar Eichhorn. Ja, kenne ich natürlich. Ja. Schauspieler, ja, den man also hin und wieder auch im Fernsehen sehen kann. Und der war damals so ein ganz junger, aufstrebender Schauspieler am Theater in Magdeburg. Und an den habe ich mich mal rangepirscht und mal gesagt, wie mache ich denn das, wenn ich jetzt sowas vorhabe? Und der hat mir dann also Tipps gegeben, was ich mir irgendwie an Themen da irgendwo mal erarbeiten sollte. Ja, und das habe ich dann auch angefangen, aber Das war so dieser Entscheidungsweg, ob ich jetzt in die Musik eigentlich reingehe oder ob ich jetzt irgendwie was in der Richtung machen will. Und irgendwie habe ich mich dann automatisch der Musik mehr zugewandt und das ging dann auch alles irgendwo so, das nahm Fahrt auf und dadurch bin ich vom Schauspiel eigentlich weggekommen. Hilmar Eichhorn, wer googeln will, war auf jeden Fall bei dem Goethe-Film dabei, Lotte in Weimar, das weiß ich auf jeden Fall. Und natürlich, das ist bei Ethan Ali, daneben Buhler und auch beim Gundermann-Film im letzten Jahr, also für alle, die jetzt googeln wollen. Auf deiner Platte, wir tippen uns ja noch ein bisschen durch dein Album. Da ist ein Duett mit Ines Paulke. Sie war ja so ein bisschen, wenn man jetzt Arnold Fritsch damals, er war ja omnipräsent als Produzent, hat ja auch das Pop-Projekt gemacht und viele Jingles zum Beispiel auch für 1199, für Klick, die gesamten Musiken und viele Nachwuchskünstler. Aber du warst sicherlich so sein wichtigstes männliches Pferd, Ines Paulke, mit Sicherheit das wichtige weibliche. Und er selbst hat für sich ja meist so Phil Collins-artige Balladen geschrieben, zum Teil auch sehr empfehlenswert. Jetzt aber zu Ines Paulke. Hast du Erinnerungen an sie? Hast du Erinnerungen an die gemeinsame Nummer beim Aufnehmen? Also an eine gemeinsame Nummer habe ich nicht, weil... Ich meine den Titel natürlich. Dazu ist es nicht gekommen. Nee, ich habe aber sehr angenehme Erinnerungen an Ines. Also wir haben uns erstmal sowieso gut verstanden, also schon auch bevor wir zusammen was gesungen haben. Und haben dann also in diesem Zusammenhang auch zusammen Tourneen unternommen. Also wir sind auf irgendwelchen Touren gewesen an der Ostsee. Wir sind zusammen in der Sowjetunion gewesen und haben natürlich entsprechend dann auch immer Zeit miteinander verbracht. Und auf der Bühne, also würde ich jetzt mal sagen, haben wir sehr gut harmoniert. Also so auf was wir da gemacht haben, der Song auf der Platte, den kann man ja auch sich mal anhören. Und naja, ich bin ganz schön traurig gewesen, als ich gehört habe, dass es halt, dass sie so ums Leben gekommen ist, also auf die Art und Weise, dass er eben mit dem Leben irgendwie nicht mehr klargekommen ist und so. Ich meine, das ging ja manchen Leuten so, dass sie die Wende irgendwie nicht so verkraftet haben, aber wenn es natürlich so dramatisch ist, das ist also besonders schwierig. Auf ihrem Album bist du dann nicht drauf, das erschien ja ein Jahr später und bekam sehr gemischte Kritiken, da habe ich noch Erinnerungen dran. Nee, also das war jetzt auf meinem Album die einzige Geschichte, die wir da gemacht haben. Gab also jetzt auch nicht mal irgendwie wieder Nachfragen von irgendwie, also ich konnte kein zweites Album machen mehr und ja. Keine Nummer, eine Geschichte, wir haben es jetzt auf dem Punkt und wir spielen es, du könntest es sein. Ich will Arnulf Wenning und Ines Paulke. Zu DDR-Zeiten warst du ein Star im Bereich Pop und Schlager. Wo hast du dich selbst gesehen? Naja, also es gab ja mal sozusagen das davor, ja. Und ich habe, als ich diese Gedanken hatte, irgendwie als Solist was zu machen, habe ich mir natürlich auch immer die Sendungen angesehen, die so im Fernsehen liefen. Und also Sprungbrett, Bong, die Wertungssendung, ne, und wo halt Talente vorgestellt wurden. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, da ist eine Menge Altbackenes dabei oder beziehungsweise Langweiliges. Wenn ich da so Sänger gesehen habe, die da irgendwie mit einem Blouson und irgendeiner Hose, die du im Kaufhaus kaufen konntest, auf der Bühne stehen, dann habe ich mir gedacht, also das kann es nicht sein. Das heißt also, ich wollte mit dem, was ich da, was ich irgendwie mal machen wollte, irgendwie auch einen neuen Aspekt setzen. Also mit meiner ganzen Person. Ja, nicht nur mit der Musik, die auch irgendwas Besonderes sein sollte, sondern eben auch mit meinem Auftritt. Ich meine, da ist denn irgendwie später, wenn ich mir das heutzutage angucke, naja, manchmal bin ich da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber letzten Endes war das ja auch immer, man musste das alles selber herstellen, man musste die Klamotten nähen lassen und die Ideen musste man selber haben. Das heißt also, das ist natürlich, sind dann natürlich auch immer Versuche gewesen, die man gestartet hat, aber so im Großen und Ganzen hat das ja auch genauso funktioniert. Also es ging mit meinen ersten Auftritten im Fernsehen, ging also schon so ein Raunen durchs Land. Ich konnte das ja auch immer wieder nachlesen in den vielen, vielen Fanpost, also als ich sozusagen in den ersten Sendungen war, die richtig riesen Einschaltquoten hatten, gab es also an manchen Tagen knapp 1000 Zuschriften. Ja, die Post hat dann gesagt, also Herr Wenning, so geht das hier nicht weiter. Sie müssen die Post abholen. Das heißt also, das meiste sind mal 997 Zuschriften gewesen. Ja. Das wollte ich dich schon fragen. Wie hast du die Zeit erlebt, auch als eine Art Star, obwohl man das ja in der DDR nicht sein wollte und auch nicht war in dem Sinne, aber als eine populäre Persönlichkeit, also auf der Straße erkannt, viel Post bekommen, war ja sicherlich auch eine Umstellung. Ja, wobei das zu DDR-Zeiten nicht ganz so schlimm war. Also ich habe zum Beispiel in der Straße in Magdeburg gewohnt, in einem normalen Mietshaus ganz oben unterm Dach und es kamen zwar hin und wieder mal irgendwie ein paar Mädels oder Jungs an, die ein Autogramm haben wollten, das war aber kein Problem, also das ist jetzt nicht so gewesen, dass ich mich da beobachtet gefühlt habe, aber logischerweise ist es so, dass man natürlich überall, wo man hinkommt, beäugt wird und die Leute gucken einen an und das ist also zu Zeiten, wo du dich gut fühlst, auch alles schön, aber man ist ja auch nicht jeden Tag gleich drauf und manchmal hast du eben keine Laune, irgendwelche Gespräche zu führen über dieses oder jenes. Es hat also immer zwei Seiten. Ja. Hast du in den 80er Jahren ein bisschen einen Abfall der Popularität schon gespürt bis zum Jahr 89? Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel Bong dann in den letzten Jahren Schwierigkeiten hatte von denen, also ist dann nach der Wende natürlich auch aufgeklärt worden, dass da ein Zuschauerschwund war und die Sendung ja auch noch vor Ablauf 1989 dem Ende entgegen sind. Hast du das gespürt? Hat man das gespürt? Naja, also weniger jetzt irgendwie so, dass das Publikum einem nicht mehr zugehört hat. Das ist eigentlich mehr so gewesen, dass man selbst so einen gewissen, also man hat die alten Männer nicht mehr verstanden, ja, was die da für eine Politik gemacht haben und man war eigentlich irgendwo da auch schon raus und weg. Ja, das, ich bin jetzt keiner von denjenigen gewesen, die irgendwie noch vorher abgehauen sind vor der Grenzöffnung. Ich hatte 4 Wochen vor der Grenzöffnung haben sie mir dann auch mal einen ständigen Pass gegeben, also den ich natürlich viel eher gebraucht hätte, weil ich auch irgendwie das eine oder andere Angebot im Westen gehabt habe. Aber ich wollte jetzt sowieso nicht das Land verlassen, sondern ich war aber trotzdem mit meinen Gedanken irgendwie im internationalen Bereich. Ja, ich hab also diese Zeit, wollen wir sagen, dieses zerfallenden Landes, also logischerweise auch für mich selbst empfunden, also ohne dass jetzt, dass ich da musikalisch oder beziehungsweise, dass ich das Gefühl hatte, die Leute wollen nichts mehr von einem wissen. Das kam dann natürlich nachher dann auch noch, ja, als dann wirklich die letzten, keine Ahnung, Künstler aus dem Westen halt irgendwie mehr gefeiert wurden als man selber. Und man kann ja einschätzen, was so irgendwo da kommt, ob das jetzt irgendwo Hand und Fuß hat oder nicht. Naja, und da war es natürlich dann schon ein bisschen bitter. Ja. Die Bedeutung von Kultur, wie würdest du sie in der DDR beschreiben? Naja, die Kultur, die war natürlich sehr, sehr wichtig. Die wurde ja auch, wollen wir sagen, da wurde sehr viel reingesteckt. Letzten Endes hat man versucht, die Leute also auch irgendwo damit ein bisschen zu beruhigen. Also es war so dieses typische Zuckerbrot- und Peitsche-System, was es eben zu DDR-Zeiten gab. Und wenn man mal bedenkt, was also zum Beispiel an Kultur los war im Land. Das heißt also, in jedem kleinen Dorf oder sowas gab es einen Saal, wo jedes Wochenende fast jemand gespielt hat. Ja? Also das ist ja irre gewesen. Was also, wenn man das mal mit der heutigen Zeit vergleicht, hast du ja das Gefühl, du bist heute irgendwo, naja, weiß ich nicht. Kulturlosen Raum fast. Ich habe eine Erinnerung und auch neulich nochmal nachgelesen, in Artikel im Neuen Deutschland. Das muss 1989 oder 88 gewesen sein. Das war ja auch die Zeit, wo das das Komitee für Unterhaltungskunst getagt hatte. Da hast du einen längeren Text geschrieben zur Kultur. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Das war im Prinzip ein Text, da ging es darum, um die Professionalität und um die Ziele, die Kultur haben sollte im Land. Und wenige Monate später war ja das komplett überrollt. Hast du da noch Erinnerungen? Naja, meine Erinnerung sozusagen an das große Rollen, das ist eigentlich nur eine. Ich saß mit einer Freundin in Berlin im Nikolaiviertel und wir haben Rotwein getrunken und irgendwann kam ein Kellner an und sagte, wir müssen den Laden zumachen, die Grenze ist offen. Ich sage, na, Grenze offen? Das kann doch irgendwie nicht sein, also dass es jetzt hier so schnell geht. Und jedenfalls haben wir bezahlt und sind los und haben gesagt, lass uns mal zum Brandenburger Tor gucken, was da ist. Naja, und dann je weiter wir sozusagen der Grenze entgegenkamen, desto mehr landet wir in einem Menschenstrudel. Das Brandenburger Tor war zwar noch zu, also es war total bewacht. Ich bin auch da rangegangen an einen, habe gesagt, die Grenze soll offen sein. Nee, hier nicht, müsst da weiter. Und dann sind wir in die Friedrichstraße rein und sind dann also auch völlig eingesogen worden in diese Menschenmasse und ehe wir uns letzten Endes so richtig klar wurden, was gerade passiert war, standen wir auf dem Kudamm. Das war sozusagen, das war das, was ich gemerkt habe. Du hast ja gerade unbewusst vielleicht gesagt, was dann für die nächsten Jahre passt, Grenze aufladen zu. Wir spielen jetzt auch noch einen aus dem Album, du darfst ihn auswählen. Ja, also weiß nicht, ob er so richtig ins Radio passt, aber auch bei uns schon. Das ist super. Mein Lieblingstitel wäre jetzt Rot. Romanze in Rot. Mein Lieblingstitel wäre jetzt Romanze in Rot. Schleifen sich die Tage über unsere Herzen. Tragen eine Sehnsucht nach der unerlebten nächsten Illusion. Wenn die Nächte hell sind und die Sterne ferner, singen unsere Herzen ein. Singen von der Sehnsucht nach der unerlebten nächsten Illusion. Romanze in Rot, du fremde Frau, zertanze den Tod im leeren Grau. Romanze in Rot, fremde Frau, zertanze den Tod im leeren Grau. Zärtliches Berühren, ehrliches Verführen, sinnliches Verlangen, wenn wir uns empfangen. Mit mir und Arnulf Wenning hier in der Sendung. Wie du die Wende erlebt hast, haben wir gerade schon erzählt, aber wie ging es dann weiter? Wahrscheinlich erstmal nicht so erfreulich. Naja, kann man nicht sagen. Also ich bin eigentlich, dadurch, dass ich immer ein fröhlicher Mensch bin, habe ich das also auch mit Humor getragen. Bin allerdings dann erstmal irgendwie so, habe andere Sachen gemacht. Also es fing damit an, dass ich Veranstaltungen gemacht habe, als Veranstalter halt. Das war damals eine ganz gute Sache, weil das Geld saß ziemlich locker so bei den Firmen. Also ich bin damit mir erstmal wieder gut über Wasser gekommen. Habe auch zu der Zeit eine Band gegründet, Arnie und die Schlagersterne. Ja, da haben wir dann also auch losgelegt. Das hat also auch ganz gut geklappt. Aber allerdings eben halt eine Band, die nur auch nicht im Fernsehen. Ach nee, stimmt nicht. Einen Fernsehauftritt gibt's, glaube ich, gell? Genau. Wir sind also bei der Gründungsveranstaltung in Magdeburg beim Mitteldeutschen Rundfunk aufgetreten. Also da gibt's auch noch ein Video irgendwo hinterlegt beim MDR bestimmt. Und ansonsten habe ich mich dann den Dingen hingegeben, naja, die mich schon lange irgendwie so beschäftigt haben. Also ich wollte fliegen. Das wollte ich ja schon zu Ostzeiten. War natürlich da kein Weg irgendwie rein. Und ich bin dann nach Osnabrück zu so einer Flugschule, wo ich jemanden kennengelernt hatte vorher in Magdeburg und habe da angefangen, erstmal eine UL-Ausbildung. So, und während dieser ganzen Zeit hörte ich dann also von einer Ausschreibung beim MDR, man suchte ein Ballonteam. Und das war natürlich etwas, ich bin auch schon mal mitgenommen worden als Fotograf in einen Heißluftballon. Und dadurch wusste ich, wie da alles so läuft und wie es geht. Und hatte noch einen Kumpel und habe gesagt, Mensch, wollen wir nicht umschwenken, die Ausbildung, eine PPL machen und Heißluftballonpilot werden. Ja, zack, nach Oerdinghausen angemeldet. Das Ding da durchgezogen in kürzester Zeit. Parallel dazu lief dann also immer die Geschichte mit dem Bau des Heißluftballons für den Mitteldeutschen Rundfunk. Also wir hatten uns beworben und haben also auch gleich gesagt, wir machen Sachsen mit, machen Thüringen mit. Also wir machen das richtig als Profiteam. Ja, und das hat dann auch geklappt. Und kurzerhand hatten wir den Heißluftballon vom MDR am Start. Und das war dann also erstmal so für 3 Jahre meine Beschäftigung durch die Lüfte halt. Fotos hast du auch viele gemacht und die machst du sogar heute noch für einen Radiosender. Ja, also fotografiere und arbeite also auch als Fotograf für Radio SAW zum Beispiel. Und da mache ich halt für die Moderatoren, mache Autogrammfotos, mache sehr viel mit Künstlern, ja, weil die Künstler sind natürlich immer präsent in solchem Radio und stellen ihre neuesten Sachen vor und es gibt Interviews und es gibt Fotos und das ist ja heutzutage Radio nicht nur noch mal, nicht nur was zum Hören, sondern eben auch schon zum Angucken, wenn man also seine Internetauftritte hat und so weiter. Wir werden auch Fotos machen dann. Super. Okay, dann haben wir noch Swing. Du hast eine Swingband gemacht. Es gibt dich noch als Capitano Arnulfo. Dann hatten wir die Liederpiraten schon besprochen. Und manchmal, das habe ich zumindest bei Wikipedia noch gefunden, nimmst du auch Leute mit auf Segeltour. Naja, das ist eigentlich, das steht da noch drin. Ich nehme natürlich auch Leute mit auf Segeltour, aber so mehr im privaten Bereich. Also, dass ich das jetzt irgendwie, das ist mit alten Schiffen, ist das heutzutage alles schwierig. Da musst du also von diesem, was weiß ich, brauchst Papiere, brauchst alles Mögliche. Also ist ein Wahnsinnsaufwand, sowas professionell durchzuziehen und das will ich nicht machen. Also ich mache so die privaten Geschichten, wo ich also mit Freunden unterwegs bin und so weiter. Das ist alles, macht auch total Spaß, aber nicht gewerblich. Also wenn ich so an uns beide denke, meine Freundin ist hier mit beim Interview, sie geht nicht gerne auf Boote und ich gehe nicht gerne in Ballons. Ich habe Flugangst und das passt ja ganz gut. Gut, dann kommen wir jetzt zum Titel Ein Spiel. Den hast du vor ein paar Jahren mir geschickt. Das war der erste Titel, der bei dir lief. Was war das für eine Produktion damals? Naja, das ist meine eigene Produktion gewesen. Irgendwie ist mir der Titel hinterhergelaufen. Ja, also nicht der Titel, aber der Komponist, Herr Presser aus Ungarn, irgendwie kam ich zu dieser Musik. Das ist eigentlich mehr ein Chanson gewesen, was er da so gemacht hat. Aber ich fand diese Melodie unwahrscheinlich schön und habe auch eine sehr geniale Texterin, Jana Sohnekind. Und die hat darauf diesen Text gemacht, also auf diese Melodie. Wir haben das umarrangiert, eben wie man das so hören kann in dem Spiel. Und das ist eigentlich auch ein schönes Thema, was da behandelt wird. Ich habe dieses Lied schon öfter mal irgendwo angeboten, aber zum Beispiel so im süddeutschen Raum fand man das zu, naja, ich sage jetzt mal, zu intelligent. Also da hat man mir gesagt, das müsste irgendwie ein bisschen einfacher sein. Und ich war der Blöde, der es genommen hat. Na, ein Glück. Wie viel Ehrgeiz ist noch musikalisch in dir? Naja, ich bin dabei. Also zum Beispiel, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über die Eigenkomposition, also ob ich auch komponiere. Ich habe jetzt also vor kurzem einen Song komponiert und arrangiert und so weiter. Und das ist ein Fußballsong, weil der erste FCM im letzten Jahr, wollen wir sagen, ganz schön stark anfing, leider nicht so stark aufhörte, aber trotzdem habe ich also einen Song für den ersten FCM geschrieben. Das heißt, der FCM ist spitze, kann man also auch im Netz finden. Und innerhalb eines Jahres wurde der 30.000 Mal angeklickt. Das heißt also, irgendwie so schlecht wird er nicht sein. Also hast du auf jeden Fall was komponiert und das passt dann auch wieder, der Hinweis zu meiner Freundin. Sie ist nämlich der Fußballfan von uns beiden, aber natürlich nicht Magdeburg. Du kannst dir sicherlich vorstellen, welche Mannschaft. Das kann ich gut verstehen. Ich nehme mal an, der Rostocker Fußballverein, ja. Musst du dann da noch was schreiben und dann wird das auf jeden Fall klappen. Du bist jetzt 62, wie hältst du dich fit? Hat bis jetzt gut geklappt, wenn ich mal so sagen darf? Na, ich esse immer fleißig alles auf. Und esse gesunde Sachen, trinke sauberes Wasser. Naja, und bin ansonsten eben irgendwie fit halt. Was bleibt von Arnulf Wenning? Was bleibt? Jo. Wie, jetzt überhaupt nach meinem Tod oder was meinst du? Ich denke mal, wie hält man sich in Erinnerung jetzt musikalisch von der künstlerischen Sache? Naja, also ich denke mal, was mir immer am meisten nachhängt, das ist die Eisdame. Ja, also da kann ich nur hinkommen, wo ich will. Und wenn wir irgendwo spielen, es dauert dann nicht lange. Irgendwann höre ich Eisdame. Ja. Alles klar, noch eine Frage an mich. Ja, der Grill machen wir gleich an. Ja, du hast gesagt, es gibt irgendwie was zu essen und zu trinken. Ja, wir haben eine Pute eingelegt und Salat dazu. Und Weißwein. Oh, mein Lieblingsweißwein auch noch? Das weiß ich nicht, da musst du gucken, sind zwei Flaschen im Kühlschrank und ich denke, Arnold Fenning verabschiedet sich jetzt in die Nähe des Kühlschranks und ich spiele ein Spiel und bedanke mich für die Anwesenheit. Ja, und ich bedanke mich auch total, also ich bin sowieso ganz überrascht von all dem, was ihr hier so macht und ihr habt also einen Hörer mehr. Arnold Fenning. Ich kann deinen Atem spüren. Ich halte dich fest. Du lässt dich schweben fühlen. Ein Blick. Ich halte den Atem an und denk zurück, wie es mit uns begann. Du hast in mir was wach geküsst, das tief in mir verborgen ist und mich berauscht, in Atem hält. Ein Spiel, das mit einer Geige begann. Dein Spiel, es zog mich in seinen Bann. Es traf mich heiß und kalt. Ich sah dich an. Perlen glänzten auf deiner Haut. Jeder Ton schien mir so vertraut. Du spieltest nur für dich. Ein Meer, in dem ich mich verliere. Die Sehnsucht ruft. Sie lebt in dir und mir. Ein Weg. Ich geh ihn gern zu zweit, seit ich dich kenn, bin ich zu mir bereit. Ein Spiel, das mit einer Geige begann, dein Spiel, es zog mich in deinen Bann. Es traf mich heiß und kalt, ich sah dich an. Perlen glänzten auf deiner Haut. Jeder Ton schien mir so vertraut. Jetzt spielst du auch für mich so manches Spiel. Das mit einer Geige begann, dein Spiel, es zog mich in seinen Bann. Es traf mich heiß und kalt, ich sah dich an. Perlen glänzten auf deiner Haut, jeder Ton schien mir so vertraut.